Ich nehme jetzt nicht jede Freundschaftsanfrage an, weil ich denke, oh ja, ein Freund mehr. Viele Leute haben in meinem Alter viele Freunde. Also 600 ist jetzt schon viel. Die meisten haben so durchschnittlich, denke ich mal, 400. Milena, 18 Jahre, Gymnasiastin. 640 Freunde hat sie bei Facebook. Also ich füge auch viele hinzu, die ich beim Feiern jetzt kennenlerne, die ich wirklich nur einmal gesehen habe. Und dann kann man die quasi über Facebook besser kennenlernen, indem man mit denen schreibt oder indem man sich die Seite anguckt, ob der oder die einem gefällt. Facebook. Über 20 Millionen Deutsche sind mittlerweile bei dem sozialen Netzwerk registriert. Circa 800 Millionen Menschen weltweit. Tendenz steigend. Im Mittelpunkt von Facebook steht Privacy, die Privatsphäre seiner Mitglieder. Name, Alter, homo oder hetero, Single oder liiert, Hobbys, politische Haltung, Fotos vom letzten Urlaub, der letzten Party, Lieblingsfilme. Vieles geben die Nutzer bereitwillig preis, um unzählige Freunde über die eigene Befindlichkeit auf dem Laufenden zu halten. Als Mitarbeiter an dem Forschungsprojekt Sozialisation im Social Web untersuchte Dr. Leonard Reinecke, Psychologe an der Universität Mannheim, was Menschen antreibt, Privates im Netz zu veröffentlichen. Das wichtigste menschliche Grundbedürfnis, was dabei befriedigt wird, ist sicherlich das nach sozialem Austausch. Für viele Menschen ist es sehr reizvoll, ihre Freunde und Bekannten einfach an ihrem Leben teilhaben zu lassen, ihre persönlichen Erfahrungen und ja im Grunde Lebensgeschichten zu teilen und somit mit Menschen in Kontakt zu bleiben und sich verbunden zu fühlen. Keineswegs wird beim Erstellen des eigenen Profils die eigene Person idealisiert, fand Leonard Reinecke heraus. Denn schließlich richtet man sich ja an Freunde, möchte möglichst natürlich rüberkommen. Authentizität ist gefragt, allerdings mit einer Einschränkung. Es ist schon so, dass man eher Positives aus dem eigenen Leben berichtet und weniger auf Probleme, Sorgen und ja, negative Dinge eingeht, die einen gerade umtreiben. Das wird nämlich auch weniger belohnt quasi in den sozialen Netzwerken. Also man kann erkennen, dass zum Beispiel Nutzerinnen und Nutzer auf positive Kommentare auch mehr positive Rückmeldungen von Freunden und Bekannten bekommen. 60% der Nutzer berichten, dass ihr Foto ungefragt online gestellt wurde. 10% wurden schon aggressive Nachrichten auf ihrem Profil hinterlassen. Aber so richtig schwerwiegende Negativerfahrungen, soziale Konflikte mit Freunden, Familie, Bekannten, dem Arbeitgeber, die sind den allermeisten Nutzern bisher erspart geblieben. Und deswegen ist eigentlich auch die subjektive Risikoeinschätzung sehr moderat. Privacy ist aber zugleich das Kapital, mit dem Facebook arbeitet. Denn Facebook verkauft die persönlichen Daten seiner Mitglieder an die Werbewirtschaft, damit die Nutzer passgenau mit Werbung versorgt werden. Dr. Theo Röhle, Medienwissenschaftler an der Universität Paderborn, ist Mitherausgeber des Buchs Generation Facebook. Das Problem ist eigentlich nicht so sehr, dass sich da Leute austauschen, sondern dass dieses gleichzeitig quasi eine Hintertür eingebaut wird, wo eben kommerzielle Akteure zum ersten Mal überhaupt in der Mediengeschichte die Möglichkeit kriegen, diese ganze riesenbreite Ebene von Klatsch und Tratsch mitzuhören, mitzubetrachten und natürlich unglaublich viele Möglichkeiten haben, das auszuwerten im Hinblick darauf, wann bestimmte Markennamen genannt werden, in welchen Zusammenhängen, was für Arten von Gruppen entstehen, die sich zu bestimmten Themen äußern und quasi diese ganze soziale Dynamik auf eine neue Art einfach auch mitzuschneiden und mit auszuwerten. Auf 100 Milliarden Dollar wird der Wert von Facebook geschätzt. Und das Unternehmen, das im Frühjahr an die Börse will, arbeitet an der totalen Transparenz seiner User, um sie noch besser zu verkaufen. Dauerhafte Datenspeicherung, Gefällt-mir-Button, die neue Funktion Lifetime, die Lebenschronik, Gesichtskennung. Für Datenschützer ist Facebook schon lange ein Albtraum. Raus aus Facebook fordern deshalb Kritiker der Datenkrake, wenn auch bislang nicht wirklich erfolgreich. Solange das alles auch ökonomisch für dieses Unternehmen gut läuft, muss man sich da vielleicht auch noch nicht die größten Sorgen machen. Aber es ist natürlich da hinter solchen Datensammlungen immer die Frage, was ist, wenn das Ganze mal kippt, in andere Hände gerät, wenn die Interessenlagen ändern, wenn dieses Unternehmen unter Druck gerät und dann plötzlich diese Daten zu ganz anderen Zwecken gebrauchen kann. Zurückhaltend in seiner Kritik bleibt vorerst Professor Johannes Buchmann, Informatiker an der Universität Darmstadt und Leiter des gerade begonnenen Forschungsprojekts Internet Privacy. Was genau ist so gefährlich daran, wenn Facebook Daten sammelt, will Buchmann in seinem Projekt zunächst untersuchen. Dass Daten gesammelt werden, bedeutet ja noch nichts. Das ist immer schon passiert. Ich meine, wenn Sie hier sitzen und die Tasse Tee getrunken haben, habe ich hier einen Fingerabdruck. Wenn Sie hier sitzen und beim Reden ein kleines bisschen feucht reden und ein bisschen Spucke auf den Tisch kommt, habe ich ihre genetischen Daten. Das heißt, es gibt eine Menge Sachen, die ich machen kann. Das ist aber nicht der Punkt. Der Punkt ist sozusagen, worin besteht jetzt wirklich das Risiko und das differenziert anzusehen. Klar ist jedenfalls, dass sich die Frage nach dem, was schützenswert am Privaten ist, neu stellt. Ohnehin habe sich der gesellschaftliche Umgang mit privaten Informationen gewandelt. Darauf weist Leonhard Reinecke hin. Wenn wir alleine mal daran zurückdenken, welche Informationen aus dem Privat- oder Sexualleben zum Beispiel vor 50 Jahren noch als absolut intim gegolten haben, dann sehen wir, dass also auch ohne soziale Netzwerke sich natürlich die Standards dessen, was privat und was nicht privat ist, verschieben in der Gesellschaft. Es kann sein, dass sich Facebook und Co. in gewisser Weise als Katalysatoren dieses Prozesses erweisen werden, dadurch, dass quasi das Preisgeben private Informationen zum Beispiel durch den Aufbau neuer Kontakte und positive Kommentare von anderen Usern belohnt wird. Im Zeitverlauf, und das zeigen unsere Untersuchungen, die Bereitschaft zum Offenbaren privater Informationen steigt. Post-Privacy lautet das modische Wort, mit dem eine Gruppe von Netzaktivisten namens Datenschutzkritische Spackeria das Ende der Privatsphäre sogar offensiv begrüßt. Sie propagiert das uneingeschränkte Teilen auch persönlichster Daten im öffentlichen Raum des Internet. Zudem seien in einer Gesellschaft, die keine Lebensform mehr diskriminiere, Privatsphäre wie auch Datenschutz ohnehin überflüssig. Theo Röhle allerdings hält solche Thesen für naiv, da sie verkennen, dass im Netz, das alle Menschen transparent macht, noch lange nicht alle Menschen gleich sind. Theo Röhle. Dahinter steht ja die Vorstellung, wenn es sowas wie eine völlig transparente Gesellschaft gäbe, dann können wir ja auch quasi das alles nachvollziehen, was diejenigen tun, die an der Macht sind. Aber das löst ja quasi diese Machtstrategien selbst nicht auf, sondern die Post-Privacy-Idee nützt letztlich immer bestimmten Leuten und so wie sie im Moment vertreten wird, nutzt sie halt kommerziellen Akteuren, weil sie ganz andere Auswertungsmöglichkeiten haben als quasi die einzelnen Personen, die ihre Daten da zur Verfügung stellen. Auch Johannes Buchmann geht davon aus, dass es weiterhin Gesetze geben muss, um die Privatsphäre zu schützen. Allerdings müssen diese der globalen Struktur des heutigen Informationsflusses gerecht werden. Ein nicht immer einfaches Unterfangen. Die deutschen Gesetze gelten in Deutschland, aber sie gelten eben nicht auf den Kaimaninseln oder wo man gerade so ist. Das ist sozusagen Punkt Nummer eins. Das ist eine Herausforderung an die Weltgemeinschaft, da was zu tun. Auf der anderen Seite soll man nicht unterschätzen, was es auch schon für Gesetze gibt, die auch ihre Anwendung finden können. Nehmen wir mal das Beispiel üble Nachrede in Facebook. Angenommen, Sie machen das. Das dürfen Sie auch heute schon nicht. Da brauchen Sie kein neues Gesetz. Zudem aber, so Johannes Buchmann, müsse sich eine Kultur der Privatsphäre und des Vertrauens im Internet entwickeln, eine Kompetenz, mit den eigenen und fremden Daten adäquat umzugehen. Was meinen wir mit Kultur? Wir meinen damit einerseits Regeln, die gesetzlich existieren, aber auch Regeln in den Köpfen der Menschen, an die sie sich halten, damit dieses Internet in der positivsten Weise genutzt wird. Solche Medienentwicklungen haben immer dramatische Folgen gehabt, aber die Menschen waren klug genug im Laufe der Zeit, und da bin ich auch Optimist, Kulturen zu entwickeln, die sozusagen das Positivere daran unterstützt haben. Möglicherweise, meint Leonhard Reinecke, entwickle sich aber mit einer neuen Medienkompetenz ebenso einen Widerstand gegen die augenblickliche Form der Datenplünderung. Wenn die sozialen Probleme, die sich zum Beispiel aus der Veröffentlichung privater Informationen ergeben, steigen, dass es dann auch eine Gegenbewegung geben kann, so eine Art Privatsphäre 2.0 vielleicht und eine steigende Medienkompetenz und kritische Reflexion dessen, was in diesem Bereich eigentlich passiert. Und vielleicht bilden sich ja in Zukunft auch neue unkommerzielle Kommunikationsplattformen. Vielversprechend erscheint Theo Röhle zum Beispiel das schon jetzt bestehende Netzwerk Diaspora, das durch Spenden finanziert wird. Bislang hat Diaspora allerdings gerade einmal 357.000 Nutzer, verschwindend wenig zu den 800 Millionen von Facebook. Und trotzdem, es wäre nicht das erste Mal, dass User ein soziales Netzwerk zu Fall bringen, indem sie einfach umziehen. SchülerVZ und StudiVZ waren vor ein paar Jahren die bedeutendsten sozialen Plattformen für junge Leute. Und heute? Milena, 18 Jahre. Die meisten haben auch ihr SchülerVZ-Profil gelöscht. Die sind jetzt nur noch auf Facebook unterwegs. Und ich muss auch sagen, ich bin eigentlich kaum noch auf SchülerVZ. Ich gucke vielleicht einmal im Jahr, was da so los ist noch. Aber es ist eigentlich total weg vom Fenster. Also SchülerVZ ist nicht mehr in.